zwei Kühe auf der Weide, sagt die eine Kuh. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm sagen, Punkt. In der Kategorie Tiere befinden sich keine weiteren Witze. Sorry. Drei Gorillas wollen sich eine Frau suchen. Der erste. Ich war mit einem Zebra-Mädchen zusammen. Toll, sag ich euch. Der zweite. Ich habe eine Lipo-Dame getroffen. Die konnte vielleicht küssen. Der dritte ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Er erklärt, ich war mit einem Giraffenmädchen zusammen. Sie sagte, küss mich. Ich sofort drauf zu ihr. Sie sagte, lieb mich. Ich sofort runter. Sie sagte, küss mich. Rotkäppchen geht durch den Wald. Plötzlich raschelt es im Gebüsch. Neugierig schaut Rotkäppchen nach und siehe da, es ist der Wolf. Erschrocken fragt Rotkäppchen, O böser Wolf, warum hast du so große Augen? Sagt der Wolf, sie haben keine Lizenz für diese Stimme. Komm, lass mich in Ruhe. Ich telefoniere gerade mit dem Papagei vom HRNN Meier. Der muss scheißen. Entschuldigung, das muss natürlich Hase heißen. Ich habe mich verlesen. Ein Klavier und eine Nadel trieben auf dem Meer. Sagt das Klavier, hörst du denn nicht, wie schön ich spiele? Da kam ein Pferd des Wegs und sagte, nein, sie kann nicht, sie hat nämlich Wasser im Öhrchen. Fußball-EM. Wer spielt denn heute? Österreich, Ungarn und gegen wen? Chuck Norris war mal in eine Messerstecherei verwickelt. Das Messer hat verloren und mancher bei Schlafe wird zum Strafstoß. Begegnen sich zwei Kühe auf einer Weide, sagt die eine. Na du, sagt die andere. Wieso gerade ich? Sitzen zwei Mädchen auf einer Bank. Die eine heißt Katrin, so wie ich. Hi. Die andere kriegt auch einen Stein ins Kopf. Bitte registrieren Sie mich. Thank you.